1. Simeon Petrus, ein Diener und Apostel Jesu Christi, richtet sichen Jean, die Dirch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus einen ebenso wertvollen Glauben wie wir erhalten haben. 2. Mogen nade und Friedeuch reichlich zu teil werden, indem Gott und unseren Herrn Jesus immer besser kennenlernt. 3. Sein gottliche Kraft hat uns als gegeben, was wir für ein gottgefälliges Leben brauchen, indem wir den kennenlernen, der uns durch sein eigene Herrlichkeit und Vortrefflichkeit berufen hat. 4. De durch werden uns die größten und wertvollsten Verheißungen zu teil, damit durch sie in der gottlichen Natur teilhaben konnt, nachdem der verderblichen Begierde in der Welt entflohen seid. 5. Die Schalb sollt auch mit größtem Eifer bemühen, ihrem Glauben tugend hinzuzufügen und der tugend Erkenntnis. 6. Der Erkenntnis fut in Thultsamkeit hinzu, der in Thultsamkeit jeddled und der jeddled Frommigkeit. 7. Der Frommigkeit fut bruderlich Zunegung hinzu und der Zunegung die Lieb. 8. Wenn dies Eigenschaften in Juk vorhanden sind und zunehmen, verhindern sie, dass in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus untätig oder unfruchtbar bleibt. 9. Wer dies Eigenschaften jedoch nicht besitzt, ist gesichtig und blind, die vergessen hat, dass von seinen früheren Sünden gerinnet wird. 10. Die Schalb, Bruder, bemüht euch umso mehr, ihr Berufung und Erwählung zu festigen, denn wenn dies tut, wird es niemals straucheln. 11. Auf dies Weise wird euch reichlich Zugang zum Ewigen Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus gewahrt werden. 12. Aus diesem Grund wird ich euch stets und dies dingerinnen, obwohl sie bereits kennt und in der gegenwärtigen Wahrheit fest verankert seid. 13. Ich halte es jedoch für mein Pflicht, euch durch standige Erinnerung wach zu halten, solange ich in diesem irdischen Körper lebe. 14. Denn ich weiß, dass die Zeit meines Abschieds von diesem Körper bald kommen wird, wie es mir unser Herr Jesus Christus offenbart hat. 15. Ich werde mich jedoch auch bemühen sich zu stellen, dass euch nach meinem Tod jederzeiten dies dingerinnen konnt. 16. Denn wir haben euch die Markten das kommen unseres Herrn Jesus Christus nicht aufgrund geschickt erdachte Fabeln bekundet, sondern weil wir selbst Orgensugen seiner Maidstab wären. 17. Empfing namlich Ere und Ruhm von Gott dem Vater, als ein Stimm von der Erhabenen Herrlichkeit zu im Sprach, dies ist mein geliebter Sohn, und dem ich wohlgefallen habe. 18. Die Stimm horten wir selbst vom Himmel kommen, als wir mit ihm auf dem Heiligen Berg waren. 19. Somit ist uns das prophetische Wort noch fester bestätigt, und tag gut daran, euch daran zu halten wien ein lügt, dien einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Hasen aufgeht. 20. Debi sollte vor allem wissen, dass kein Weissagung der Schrift aus eigener Deutung entsteht. 21. Denn niemals wird ein Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern Menschen sprechen im Auftrag Gottes, indem sie vom Heiligen Geist geleitet werden.